Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Another night has gone, another day has come. Eine weitere Nacht ist vorbei und ein neuer Tag hat begonnen. It's sunny and hot here in Sao Paulo. Hier in Sao Paulo ist es sonnig und heiß. Well, it's actually not so hot where we are sitting. We have the air conditioner 23 degrees. Wo wir sitzen, ist es zwar nicht so heiß, denn die Klimaanlage ist auf 23 Grad gestellt. But I think outside it's hot today. Aber ich denke, draußen ist es heute heiß. All right, let's talk about verse 10. Okay, lasst uns über Vers 10 sprechen. This is, it's one, I don't even know how to say it in English, but in German we say, das ist mein Steckenpferd. Auf Englisch weiß ich gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber auf Deutsch heißt es, das ist mein Steckenpferd. I love how the passion talks, uses this phrase. It's so beautiful. Ich liebe es, wie die Passion diesen Satz ausdrückt. Das ist so schön. Now Christ lives his life in you. Jetzt lebt Christus sein Leben in dir. If we could only quit doing a million things for Jesus and let Jesus do a million things through us. Wenn wir doch nur aufhören könnten, eine Million Sachen für Jesus zu tun und stattdessen Jesus erlauben würden, eine Million Dinge durch uns zu tun. Think with me. Überleg mal mit mir. Christ lives his life in me. Christus lebt sein Leben in mir. But you know, aber weißt du? I think there's something in our nature, in our human nature, that doesn't like that. Ich glaube, etwas in unserer menschlichen Natur mag das nicht. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because if Jesus loves Daniel through me, no, that's a bad example, because Daniel is too easy to love. Denn wenn Jesus Daniel durch mich liebt, nein, das ist ein schlechtes Beispiel, denn Daniel zu lieben ist zu einfach. Let's take, who do I take? Everybody's easy to love. Aber wen soll ich nehmen? Jeder ist einfach zu lieben. Sorry, people. Entschuldigt, Leute. Okay, let's imagine the person that really irritates you. Okay, stell dir die Person vor, über die du dich wirklich ärgerst. You know, if you finally have managed to love that person that really irritates you. Wenn du es schlussendlich geschafft hast, die Person zu lieben, die dich wirklich verärgert. What happens? Was passiert dann? Ah, you feel so good about yourself. Oh, du bist so begeistert von dir. Ah, see, I made it. I was able to love that person. Ah, siehst du, ich hab's geschafft. Ich kann diese Person jetzt lieben. Ah, see, I'm such a good Christian. Ah, siehst du, ich bin so ein guter Christ. Ah, look, I can even love the people who are mean to me. Ah, siehst du, ich kann sogar diejenigen lieben, die gemein zu mir sind. Of course we would never say that. Natürlich würdest du das nie so sagen. But it's sitting deep inside of us. Aber es sitzt tief in uns drin. Ah, I did it. I'm more than a conqueror. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ah, see what I did. Ah, siehst du, was ich gemacht habe. But what happens if Jesus is the one who loves the people through me? Aber was passiert, wenn Jesus es ist, der die Menschen durch mich liebt? Oops, no more credit for me. Oops, kein Lob mehr für mich. No more glory for me. Keine Ehre mehr für mich. So what happens if Jesus expresses his life through me? Was passiert, wenn Jesus sein Leben durch mich ausdrückt? Well, there's nothing left for you to boast about. Nun, dann bleibt nichts mehr, womit man prahlen könnte. The only thing you can boast about is that I surrendered, and surrendered people don't boast. So that's it. Das Einzige, womit du dich rühmen könntest, ist, dass du dich hingegeben hast. Aber hingegebene Menschen rühmen sich nicht. So ist es. You see that? Siehst du das? You know, we think it is kind of the same thing, but it's not. Wir denken, dass es irgendwie das Gleiche ist, aber es stimmt nicht. Because all this happened in 1982. Es ereignete sich 1982. Before many of you were born. Bevor viele von euch geboren waren. When the Lord said to me, stop asking me to help you. Als der Herr mir sagte, hör auf, mich zu bitten, dir zu helfen. And I was confused. Und ich war so verwirrt. Because I was so proud of my own humility. Weil ich so stolz auf meine eigene Demut war. I was proud of my own humility that I was so humble, always asking his help. Ich war so stolz auf meine eigene Demut, dass ich so demütig war und ihn immer um Hilfe bat. But at the end of the day was nothing but pride. Aber am Ende des Tages war es nichts anderes als Stolz. I depended on him. Ich war von ihm abhängig. I depended on him. Ich war von ihm abhängig. Die Kampagne Toko. I was the one who trusted him. Ich war es, der ihm vertraute. I was the one who did it. Ich war es, der es machte. I was the one who asked him for help. Ich war es, der ihn um Hilfe bat. At the end, it was all about me. Am Ende ging es also nur um mich. And when I said to the, when the Lord said to me, don't ask me to help you. Als der Herr zu mir sagte, bitte mich nicht darum, dir zu helfen. I said, so, what do I even ask? What do I pray? Wusste ich nicht mehr, was ich bitten und beten sollte. And he told me, surrender. Und er sagte mir, liefere dich aus. And say, use me. Und sage, gebrauche mich. You know, I remember in 82, this was this key that switched in my heart. Ich erinnere mich daran, dass das 1982 als Schlüssel in mein Herz rutschte. So suddenly I understood. Plötzlich verstand ich, if I surrender to Jesus, wenn ich mich Jesus ausliefere, Jesus is actually going to use me. Wird Jesus mich wirklich gebrauchen. So he expresses his life through me. Er drückt dann also sein Leben durch mich aus. He speaks through me. Er spricht durch mich. He heals through me. Er heilt durch mich. He loves through me. Er liebt durch mich. He cares through me. Er kümmert sich durch mich. So it's all him doing it through me. Es ist also immer er, der es durch mich tut. And this is such an important key. Das ist so ein wichtiger Schlüssel. But the secret is this. Aber das Geheimnis ist, the secret is that it becomes a natural part of our life in such a way, dass es ein natürlicher Teil unseres Lebens wird auf eine Art, that he explained it to me like this. Die er mir so erklärte. Nobody knows anymore where you start and I end, where I start and you end. Niemand weiß mehr, wo du anfängst und ich aufhöre und wo ich anfange und du aufhörst. It's this blending of humanity and divinity. Das ist die Vermischung von Menschheit und Gottheit. So to the people it looks like Reinhard loves, Reinhard cares, Reinhard is generous. Für andere sieht es also so aus, dass Reinhard liebt, Reinhard sich kümmert, Reinhard großzügig ist. But in reality, it's nothing more but Jesus living his life through me. Aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Jesus, der sein Leben durch mich lebt. And Jesus modeled this for us. Und Jesus hat uns das vorgelebt. How did he model this for us? Wie hat er es uns vorgelebt? He modeled this for us perfectly in John chapter 14. In Johannes 14 tat er das auf perfekte Art und Weise. He says this. Er sagte, me and the Father are one. Der Vater und ich sind eins. Then he says, the words that I speak, they're not mine. Dann sagte er, die Worte, die ich rede, sind nicht von mir. Hang on, Jesus, but I hear you speaking. Warte mal, Jesus, aber ich höre dich doch reden. I know they're your words, I hear you. Ich weiß, dass es deine Worte sind, ich höre dich ja. Jesus was so surrendered to the Father was able to speak through him. Jesus war dem Vater so hingegeben, dass der Vater durch ihn sprechen konnte. And then look what he says in the same context. Schau, was er im selben Kontext sagt. He says, the Father does the works through me. Er sagt, der Vater tut die Werke durch mich. But yet, he said, aber dennoch sagte er, he said, my father works and I have to work too. Mein Vater wirkt und ich muss auch wirken. He says, I have to do his works. And yet he says, the father does the works through me. So who was he, Jesus or the father? Ich muss seine Werke tun. Und doch sagt er, der Vater tut die Werke durch mich. Also wer war es nun, Jesus oder der Vater? See, if you can come to such a unity with Jesus Christ, wenn du zu solch einer Einheit mit Jesus gelangst, that in your heart you are so surrendered, dass du in deinem Herzen so hingegeben bist, that you know that he lives his life through you and in you, dass du weißt, dass er sein Leben durch dich und in dir lebt, to the people it will look like you are such an amazing person and you're doing so many wonderful things for Jesus. Wird es für die Menschen so aussehen, als wärst du eine so wundervolle Person und würdest so viele wunderbare Sachen für Jesus tun. But deep inside of your heart you know all that happened is Jesus lived through you. Aber tief drinnen in deinem Herzen weißt du, all das ist Jesus, der sein Leben durch dich lebt. You know, this is one of my huge desires, goals and the things I like to talk about. Weißt du, das ist eines meiner größten Verlangen, Ziele und Dinge, über die ich so gerne spreche. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. I used to be very upset when people praised me. Ich war mal sehr aufgebracht, wenn Leute mich lobten. Very angry when people applauded me. Sehr verärgert, wenn Leute mir applaudierten. One day I understood. Aber eines Tages verstand ich, to the people, it actually looks like Reinhard is blessing them. Dass es für die anderen tatsächlich so aussieht, als würde Reinhard sie segnen. So instead of being mad at people and rebuking people, also statt auf Leute sauer zu sein und sie zurechtzuweisen, so here is what I did. Tat ich Folgendes. When they give me all the praise and the compliments of the wonderful things that how I've blessed them. Wenn sie mir all ihr Lob und all die Komplimente brachten, wie sie doch von mir so wunderbar gesegnet seien, I look into their eyes, I smile and I say thank you. Dann schaue ich ihnen in die Augen, lächle und sage Danke. And the moment I do this internally in my heart, I do that. In dem Moment, wo ich das tue, sage ich innerlich. Internamente no meu coração eu faço assim. I said, Jesus, you did really good. Jesus, das hast du wirklich gut gemacht. You did really good today. Du hast das heute wirklich gut gemacht. Look how you loved them. Look how you blessed them. Look how you touched them. You did good. Schau, wie du sie geliebt und gesegnet und berührt hast. Du hast das so toll gemacht. Now Christ lives his life in you. Jetzt lebt Christus sein Leben in dir. Listen to me, this makes complete surrender worthwhile. Hör mir zu, das macht vollständige Hingabe erstrebenswert. Because suddenly Jesus can live through you. Denn auf einmal kann Jesus durch dich leben. See you tomorrow. Bis morgen.